Pione aus der roten Zone. Schiff der Sowjetunion. Wann gewährt ihm Asyl auf ein Ostblut? Das Rasen steuern, das Rasen bedroht. Schickt nach Hause, schlacht nur mit Tod. Spione, Spione, Spione aus der roten Zone. Schlange gehemmt. Das Leben im Westen hat man ihm geschenkt. Der Phrasen steuern, der Phrasen verbrot. Schickt ihr nach Hause, schlagt nur mit Tod. Spione, Spione, Spione aus der roten Zone. Schlagspione, Torhut. Spione, Spione, Spione aus der roten Zone.